So, ihr erinnert euch noch, dass wir die Grundlagen studiert haben, dass Kleidung und Bewegung die Grundlage sind für eine gute Durchblutung und dass die gute Durchblutung die Grundlage ist für Gesundheit. Und die einfache Anwendung daraus ist natürlich, dass ich das Blut dorthin bringe, wo die Heilkraft gebraucht wird. Und damit kann man wundergut, wunderschön und gut arbeiten. Lasst mich mit diesem Bild nochmal an unsere letzte Situation anknüpfen. Bitte? Auch die Ohren vor allen Dingen. Ja? Die riesigen Ohrenschützer sind aus Schafsfell. Die Arme sind schon warm, das ist gut. Aber ihr wisst, ich mache Spaß im Ernst. Es ist wirklich unsere Aufgabe, die Bedürftigen zu bekleiden. Was passiert nämlich mit dieser Frau? Die wird krank. Und eine Gemeinde, die sich nicht um die Bedürftigen kümmert, nicht nur in der Gemeinde, sondern in der Welt, die wird krank. Und das ist ein Bild von einer Gemeinde, die krank wird oder schon krank ist, mag sie noch als ein hübsches Gesicht haben. Dann habe ich mich mit Kinderkrankheiten viel beschäftigt. Ich habe in Pforzheim für den Joachim auch Kurse für Mütter gemacht über Kinder. Und ich habe mir die Literatur so angeschaut. Ein Heft, das für Mütter, jung, frisch entstandene Mütter ist oder neugeborene Babys, ich weiß nicht. In diesen Zeitschriften sind ja viele Sachen abgebildet. Und da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ihr findet immer dasselbe. Niedliche Babys, seht ihr? Der Körper ist immer gut bekleidet, da fällt es nie dran. Aber die Arme und die Beine sind kalt. Und es ist tatsächlich so, dass unsere Haut ja eine Isolierung ist. Im Körper wird Wärme produziert. Die Haut isoliert diese Wärme und um uns herum ist es kalt, meistens. Ja? Und die Haut hat die Fähigkeit, so gut zu isolieren oder so schlecht zu isolieren, je nachdem wie, dass wenn es kälter ist draußen als 25 Grad Celsius, dann verliert der Körper an Wärme, wenn er nicht bekleidet wäre. Das heißt, wenn es nicht wenigstens 25 Grad Wärme draußen hat, ist es sinnvoll, die Extremitäten zu bekleiden. Aber an wie vielen Tagen im Jahr haben wir 25 Grad und mehr? Das sind nicht viele Tage, gell? Das kann man sich heute leisten zum Beispiel. Ist es kälter als 25 Grad Celsius, dann verliert der Körper mehr Wärme, als er produziert. Und damit beginnt das Auskühlen. Und wo wird zuerst gespart? Bei denen, die am weitesten weg sind. Die uns am wenigsten angehen. Ne? Eigentlich nach Schwester Weid am meisten angehen. Denkt nochmal an das Bild. Was sagt Schwester Weid? Hauptsache, warme Füße. Und was steht hier? Hauptsache, warme Ohren. So gegensätzlicher Meinung kann man sein. Ein anderes Bild in einem als Titel der Karton vom Buch, die oberste Seite, Umschlagseite, da geht es um, wie man Kinder gesund erhält, und das Bild obendrauf ist das. Das spricht Bände. Ich hab das gesehen und habe gedacht, in diesem Buch kann nicht besonders viel Praktisches, wirklich Verwertbares stehen. Und so ist es auch. Man kann nicht viel verwerten davon, weil die Grundlagen nicht verstanden sind. So, jetzt haben wir angefangen, ein Zitat zu lesen miteinander. Eigentlich würde es mich brennen, den Kreislauf des Lebens nochmal an die Wand zu projizieren und nochmal noch ein paar Vergleiche zu ziehen, aber die Zeit ist so knapp geworden. Ich muss mir das verkneifen und ihr müsst das tolerieren einfach. Macht ihr das? Nee, selber schuld. Das schafft Krankheit, ja, wenn man leidet, wenn man seelisch leidet. Die meisten von uns tragen genügend Kleidung, aber viele geben nicht jedem Körperteil den nötigen Anteil an Bedeckung. Wenn irgendein Teil des Körpers besonders bedeckt sein sollte, dann die Extremitäten und die Füße. Sie sind entfernt von dem großen Lebensrad, das das Blut durch das System pumpt. Was ist das Lebensrad, das das Blut durchs System pumpt? Das Herz offensichtlich. Also wir könnten auch lesen, sie sind entfernt von dem Herz, das das Blut durch das System pumpt. Die Glieder sollten immer warm gekleidet sein, um sie vor einem kalten Luftstrom zu schützen. Der kalte Luftstrom, das kennt er, der kühlt so langsam und unmerklich aus, dass bis man merkt, dass man Probleme hat, ist es schon zu spät. Das geht unmerklich. Der Körper kann sich dagegen nicht wehren. Deswegen ist es, schreibt Schriftsteller weiter an verschiedenen Stellen, ein Fehler, im Zug zu sitzen. Ich meine, es ist schön, im Zug zu sitzen, wenn er gut fährt, ja? Aber im Luftzug natürlich ist gemeint, im Luftzug zu sitzen, vor allen Dingen, wenn man vielleicht feucht ist und schwitzt und dann Zug hat, dann muss man sich halt auch entsprechend bekleiden. Ne? Das heißt, die Zugluft ist nicht das Problem, sondern die mangelnde Bekleidung an den entsprechenden Stellen. Wenn die Füße bedeckt sind mit ausreichend großen, dicksohligen, warmen Stiefeln oder Schuhen, mit dem Augenmerk mehr auf Bequemlichkeit als auf Mode, dann wird das Blut angeregt, in den Gliedern und Füßen genauso wie in den anderen Teilen des Körpers frei zu zirkulieren. Wenn wir den Lungen und Füßen genügend Raum geben, das Werk zu tun, das Gott für sie vorgesehen hat, dann werden wir dafür bessere Gesundheit und ein klareres Gewissen empfangen. Conscience. Gewissen, gell? Ich war hier im Zweifel, ob es Bewusstsein heißt. Das wird sicherlich auch ein besseres Bewusstsein, aber ich denke, es ist wohl Gewissen gemeint. Ja? Und damit hat es auch was mit Religion zu tun, gell? Unter tausend findet man nur eine Frau, die ihre Glieder richtig kleidet. Frauen sollten ihre Glieder genauso gründlich kleiden wie Männer. Und die Männer noch etwas besser. Als es schon tun. Die Teile des Körpers, die der Lebensquelle nahe sind, benötigen weniger Bedeckung als die Glieder, die entfernt liegen von den lebenswichtigen Organen. Die Glieder, die in der Gemeinde voll eingebettet sind, brauchen weniger Fürsorge als die, die draußen in der Welt im Sumpf sind. Stimmt's? Das ist die Aussage hier. Könnten die Glieder und Füße die Extrabedeckung haben, die man gewöhnlich auf den Schultern, über den Lungen und dem Herzen trägt, und würde eine gesunde Blutzirkulation zu den Extremitäten bewirkt, dann würden die lebenswichtigen Organe mit ihrer geringeren Bedeckung ihre Arbeit in gesunder Weise verrichten. Da muss ich euch direkt ein Bild dazu zeigen. Und zwar dieses. Jetzt in ein Fussel. So, das ist der Strom des Lebens. Und diese Teile des Körpers sind wohl bedeckt, da wo es sowieso zu heiß ist, wo Wärme produziert wird, wo Wärme im Überschuss ist, da wird noch bedeckt und isoliert. Und hier unten kühlt alles aus. Muss ich gerade nochmal schauen. Ja. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, was dies bedeutet, wenn die Extremitäten hier kalt werden und die Gefäße sich eng stellen, dann wird ja offensichtlich auch der ganze Leib krank. Ja? Und unsere Gebete waren oft gewesen um Heilkraft für sein krankes Volk. Und dann haben wir uns an ein Zitat erinnert, das heißt, wenn menschliche Wesen, kann das jemand lesen mit? Geht das? Wenn menschliche Wesen nur die Fenster der Seele himmelwärts öffnen und die göttlichen Gaben würdigen wollten, so würde eine Fülle heilender Kraft herniederkommen. Fußspuren, Seite 118. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich mein Seelenfenster himmelswärts öffnen muss und dann werde ich gesund. Was ich jetzt sehe anhand dieses Bildes, das bedeutet, das Seelenfenster himmelwärts öffnen, bedeutet, ein Kanal zu werden, durch den die Segnungen des Himmels fließen können. Und dann sind die Organe des Körpers gesund und die Extremitäten auch. Könnt ihr das sehen? Das heißt, die Seelenfenster himmelwärts öffnen, wenn das wieder nur ein egoistisches Prinzip ist, dass der Strom nicht fließt, um dort verzehrt zu werden, dann schafft das noch mehr Krankheit. Könnt ihr das sehen? Weil das Blut ja im Endeffekt wieder nicht fließt, der Kreislauf kommt nicht zustande. Der Segen heilender Kraft kann nur fließen, wenn der Kanal offen ist und angeschlossen ist an den Kreislauf des Segens oder des Lebens. So viel noch dazu. Lesen wir wieder weiter. Die Extremitäten werden kalt und auf diese Weise wird dem Herzen eine doppelte Last auferlegt. Das ist schon eine gewagte Aussage. Wenn die Extremitäten kalt werden, wird dem Herzen eine doppelte Last aufgelegt. Versteht ihr das? Ich habe es nicht verstanden. Wird dem Herzen eine doppelte Last auferlegt, um das Blut in die ausgekühlten Extremitäten zu zwingen, hat dann das Blut seinen Lauf durch den Körper vollendet und ist zum Herzen zurückgekehrt, dann ist es nicht mehr derselbe kräftige und warme Strom, der das Herz verließ. Er wurde auf dem Weg durch die Extremitäten abgekühlt. Das Herz, durch zu große Arbeit und schlechte Zirkulation von wenig Blut geschwächt, ist dann gezwungen, zu noch größerer Anstrengung das Blut in die Extremitäten zu pressen, die nie so gesund warm sind wie andere Teile des Körpers. Das Herz lässt in seinen Anstrengungen nach und die Glieder werden gewohnheitsmäßig kalt. Und das Blut, das durch Kälte aus den Extremitäten verdrängt wird, wird zurückgedrängt in die Lungen und das Gehirn, woraus Entzündungen und Blutfülle der Lunge oder des Gehirns resultieren. Das heißt, hier ist wirklich ein Schlüssel für Herzschwäche, für Entzündungen in den Lungen und Bronchien, für Probleme im Gehirn. Und wir werden gleich noch ganz andere Dinge sehen, wie habe ich gestern oder vorgestern schon gesagt, für 100 Krankheiten. Und ich denke, Steve, sei nochmal ganz ehrlich, was heißt 100? Heißt es Hunderte oder 100? For 100 diseases. Heißt es 100 Krankheiten oder Hunderte? 100. Ja, das, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist gut. Du bist nicht ehrlich, ich sehe das. Also auf jeden Fall sind es 100 Krankheiten. So, jetzt lasst uns nochmal zusammenfassen. Also, und für die unter euch, die ein schwaches Herz haben, sollte das hochinteressant sein. Und für die unter euch, die ein gesundes Herz behalten wollen, sollte das hochinteressant sein. Für die unter euch, die schwache Bronchien haben, die vielleicht Asthma-Probleme haben und so weiter, sollte das hochinteressant sein und so weiter. Ich saß an meinem Schreibtisch in der Wüste. Es gab in der Wüste nur einen Schreibtisch und es war meiner. Und dort war es eiskalt und ich hatte es gefroren, sage ich euch. Mir kam von unten die Kälte hoch und ich habe diese Dinge studiert. Und dann dachte ich mir, das ist doch interessant. Eine doppelte Last auf das Herz. Meine liebe Schwester, weil du hättest mehr Medizin studieren sollen, um nicht so gewagte Aussagen zu machen. Ich hätte Angst, das einem Professor von der Uni vorzulesen. Der würde sagen, weg mit diesem Mist hier. Dann dachte ich mir, naja, kann man mal nachprüfen. Und ich habe zu Hause ein Gerät, ein Doppler-Sonographie-Gerät. Das heißt, mit Schallwellen, mit Ultraschallwellen, kann man durch das Gewebe in den Körper eindringen. Und ihr alle kennt den Doppler-Effekt. Habt ihr schon mal erlebt? Ihr steht irgendwo am Straßenrand, ein Auto kommt. Kennt ihr das? Der nächste. Motorrad. Kennt ihr das? Der Krankenwagen fährt vorbei. Da-di-da-di. Ist er weg. Das ist der Doppler-Effekt. Und je nachdem, wie groß dieser Frequenzsprung ist, von dem Moment, wo die Tonquelle auf dich zukommt, zu dem Augenblick, wo sie von dir weggeht, daraus kannst du schließen, wie schnell der Strom ist oder wie schnell der fährt. Ne? Und wenn ich jetzt Ultraschall ins Gefäß hineinsende, und mit einer bestimmten Frequenz und messe, mit welchem Ton der Ton zurückkommt, wie verändert der Ton ist, dann kann ich sagen, aha, so und so schnell fließt das Blut da. Und so kann ich also mit diesem Gerät, das ist wie ein Griffel, das setzt man auf die Arterien auf und dann hörst du pff, pff, pff, pff, den Strom da drin Und zwar genau in Abhängigkeit von der Zeit lässt sich das aufzeichnen auf einem Monitor. Und ich habe das gemacht. Und ich hatte auch das nötige Werkzeug dazu, vor allen Dingen die kalten Füße, sodass das Experiment also ad hoc an Ort und Stelle vollzogen werden konnte. Und dabei kam Folgendes raus, was mich fast aus den Socken gekippt hätte, wenn ich die angehabt hätte. Jetzt hat mir jemand den Zeiger weggenommen, den der Harry mir liebenswürdig zur Verfügung gestellt hat. Wo ist er? Da ist er. Ich habe also an meinen kalten Füßen, das ist dieser Teil hier, gemessen. Hier ist die Nulllinie. Das heißt, wenn die Kurve nach oben geht, dann fließt das Blut vom Herzen weg in die richtige Richtung. Und wenn die Kurve unter die Nulllinie geht, dann fließt das Blut zurück. Und dann habe ich gesehen, ist ja interessant, das Blut fließt vorwärts beim Pulsschlag. Kaum ist der Pulsschlag zu Ende, nur einen kurzen Zeitraum, der kürzer ist als der Pulsschlag selber, fließt das Blut vorwärts und dann einen größeren Zeitraum fließt es wieder zurück und dann nochmal ganz kurz nach vorne, so ein kleiner Schlenkerer, und dann kommt der nächste Pulsschlag. Das heißt, bei meinen Füßen ist das Blut vorwärts und rückwärts und vorwärts und rückwärts und vorwärts und rückwärts geflossen. Das ist nicht sehr effektiv, so vorwärts zu gehen. Wenn ihr so mit dem Auto fahren würdet, ihr würdet nicht sehr weit kommen. Und ihr würdet den Motor sehr belasten. Glaubt ihr mir das? Welcher Motor treibt denn das vorwärts? Das Herz. Aber wenn ich meine Ladung vorwärts fahre und ablade, und wenn ich wiederkomme, hat sie jemand wieder ein Stück zurückgesetzt. Dann muss ich wieder erst alles nach vorne fahren und dann komme ich wieder und ist wieder ein Stück zurück. Oder ich gehe zwei Schritte vor und einen zurück und zwei Schritte vor und einen zurück. Das ist irgendwo ein bisschen hirnwissig. Dann habe ich mir gedacht, jetzt musst du doch mal schauen, wie die Verhältnisse sind. Dann habe ich angefangen, hier die Flächen auszurechnen, die unter so einer Kurve sind und die Flächen, die unterhalb der Nulllinie sind. Ich habe also die positiven Ausschläge, das, was das Blut vorwärts fließt, zusammengezählt und den Teil, wo das Blut zurückfließt, zusammengezählt. Und ich bin gekommen auf 59 und 9, auf Momentum, auf 68 Quadratmillimeter ist diese Fläche, Gesamtfläche, und also alles zusammen, und nein, das Positive, und davon zieht sich 30 Quadratmillimeter das hier und 4 das hier ab, bleibt 34 Quadratmillimeter übrig. Das heißt, das, was vorwärts geht, macht auf der Fläche, auf dem Papier 68 aus und das, was zurückfließt, 34. Das heißt, ich gehe zwei Schritte vor und einen zurück. Und das bedeutet, um wirklich zwei Schritte vorwärts zu gehen, muss ich in Wirklichkeit doppelt so viel Leistung bringen. Und das heißt, das Herz hat eine doppelte Last zu tragen. Und dann hat es mich aber umgehauen. Dann dachte ich mir, liebe Frau Dr. Weid, Sie haben recht. Dann dachte ich mir, nun möchte ich es aber ganz genau wissen. Und habe mir eine Wärmflasche geholt, dann mir die Wärmflasche unter die Füße. Und das hat mir richtig gut getan. Ihr kennt das, wenn man sitzt und die Kälte kommt immer näher, gell? Das ist, man merkt schon, jetzt ist sie da und jetzt ist sie da. Man würde am liebsten, es hilft nichts, sie kommt und kommt. Aber eine Wärmflasche, das ist wunderschön. Und dann waren die Füße warm, nach einer Viertelstunde ungefähr. Dann habe ich wieder gemessen und dann kam das hier raus. Hier ist die Nulllinie, hier ist der Kurvenverlauf. Und jetzt seht ihr, dass diese Zacke nach unten, die fällt praktisch völlig weg. Und der Fluss vollzieht sich alles weit über der Nulllinie im positiven Bereich. Das heißt, wir haben zwar Geschwindigkeitsänderungen im Blutstrom drin, weil das Herz ja auch pulsiert und so weiter, aber es kommt nie mehr dazu, dass das Blut nur einen Augenblick rückwärts fließt. Jetzt fließt es nur noch vorwärts. Und jeder Herzschlag bringt mein Blut dahin, wo es hingehört, Und nicht so, dass ich hinterher feststellen muss, es ist ja wieder um einen Schritt zurückgegangen. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe warme Füße. Und dann habe ich geschaut, wie hoch der Fluss hier unter einem Pulsschlag ist. Und der ist tatsächlich 8-mal so hoch gewesen, wie unter normalen kalten Kaltfüßerbedingungen. 8-mal so viel Blut. Das ist Wahnsinn. Und jetzt begreife ich, warum sie so viel von den warmen Füßen redet. Und stellt euch mal vor, welche Menge an Blut hier in den Beinen dann ist, wenn die Gefäße so weit offen sind, dass 8-mal so viel Blut durchläuft. Wie viel Blut dann Gott hier für die Beine vorgesehen hat, dass wir alles wegpressen durch die kalten Gefäße, durch die zusammengezogenen Gefäße und auf andere Organe lasten, die dafür nicht vorgesehen sind. Jetzt stand aber auch da, dass das Herz das Blut hindurch zwingen muss. Und das ist tatsächlich so. Wenn ihr schaut, wie breit hier der Pulsschlag ist und wie breit er hier ist. Und wie viel dann noch Zeit verbleibt, um das Blut zurückzujagen. Das heißt, die Gefäße sind eng, das Blut geht dagegen an und das Gefäß macht widerwillig gerade eben auf, aber unter Spannung, unter Rebellion. Gell? Und sobald der Druck nachlässt, zieht sich es wieder zusammen. Und das bewirkt, dass der Blutstrom nach rückwärts geschleudert wird. Das Herz arbeitet praktisch gegen einen rebellischen Geist mit aller Kraft und der arbeitet zurück. Da ist keine Harmonie in diesem System. Und das bedeutet Krankheit. Das bedeutet Krankheit fürs Herz und Krankheit für alle Organe, denen durch diese Rebellion hier das Blut zugeschoben wird, dass es dort so viel ist, sodass man von einer Vorstufe der Entzündung sprechen kann. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen Begriff davon. Und jetzt schauen wir uns an, welche Krankheiten damit zu tun haben. Und wir gehen jetzt weg von der Kleidung. Die interessiert uns jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt das als kleinen Nebeneffekt mitgekriegt, dass die Kleidung eine Rolle spielt. Aber jetzt machen wir Medizin. Ich kann ja als Arzt nicht hergehen und in meiner Tasche ein paar Backel Schießer Unterwäsche haben. Und wenn die Leute sagen, Herr Doktor, mir geht es so schlecht, was könnte ich jetzt machen? Dann sage ich, jetzt zieh mal die Unterhosen an, die langen. Das ist, muss ja nicht sein, das könnt ihr ja selber machen. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten als nur das und ich möchte jetzt aus dem Bereich der Kleidung weg den Rahmen noch größer spannen. Und zwar folgendermaßen: Das einfache Prinzip, von dem ich jetzt geredet habe, lässt sich ganz, ganz primitiv folgendermaßen vorstellen. Das Rote hier sei ein Ballon. Ihr kennt, es gibt so längliche Luftballons, ja? Der ist gleichmäßig überall mit Luft gefüllt und überall gleich stark. Wenn ich jetzt hergehe und den hier packe und zudrücke, was passiert? Oben wird er dicker. Das Einfachste, was es gibt in der Welt. Das Gleiche passiert, stellt euch vor, das Gestrichelte hier sei der Körper mit seiner normalen, gleichmäßigen Blutverteilung. Jetzt zwicke ich den zu, indem ich ihn kalt werden lasse, indem ich die Beine auskühle. Die Gefäße werden eng, was passiert? Woanders müssen sie weit werden. Doch logisch, oder? Das heißt, wende hier Eis an, das heißt, kühl deine Beine aus und Arme aus und das Blut hast du als Folge davon dann alles hier oben. Ja? Ganz einfach schematisch dargestellt. So, jetzt haben wir diesen Zustand und den Zustand, den kann man mit und ohne lange Unterhosen haben. Deswegen möchte ich jetzt weg von der Kleidung. Jetzt frage ich euch, was muss man tun, um diesen Missstand zu beheben? Nichts einfacher als das. Eine, von der englischen Konferenz habe ich ein Wort gelernt, Warm Water Bottle. Eine Wärmflasche, irgendeine Wärmequelle. Wir haben als Kinder früher, hat der Vater einen Ziegelstein gehabt, der war im Ofen drin, oder zwei oder drei, und am Abend haben wir den ins Bett gekriegt. Heute, wenn ich zurückdenke, denke ich, Menschenkind, die waren gar nicht so dumm. Unser Vater hat auch immer gesagt, Kinder, zieht euch warm an, die Kälte greift den Darm an. Er sagte, der ein Blödsinn, gell? In der Zwischenzeit hat er ganz schön aufgeholt. Mein Vater natürlich. Was mache ich? Wärme anwenden. Das Gefäß wieder aufmachen und der ganze Dampf von da oben kommt wieder zurück. Da ist der eine, der hat vielleicht Probleme mit dem Bronchien, chronisch. Was muss er machen? Da, wo die Entzündung ist, da sitzt das Blut. Der muss schauen, dass er das da runterbringt, wo es hingehört. Der andere hat Probleme mit der Blase. Was muss er machen mit dem Blut, was sich dort ansammelt? Schauen, dass es dahin kommt, wo es hingehört. Die Kinder müssen heim in ihr Elternhaus und nicht woanders hin. So, also, was machen wir? Wir wenden Wärme an. Schlicht und ergreifend. Ob das nun Kleidung ist oder eine Wärmflasche oder ein Sitzbad oder ein Fußbad, das ist im Prinzip wurscht. Ob ich Senfkörner mit dazu tue oder Parfüm, weil ich es gerne mag, das ist wurscht. Auf die Wärme kommt es an. Ich werde immer wieder gefragt, was ich jetzt da für Mittel reintun soll. Welches spezielle Bad da, ob das ein Grippebad sein soll oder ein Rheumabad. Sag ich, schmeiß rein, was du gerne riechst. Und wenn du sparen willst, nimm nur Wasser her. Ich brauche nur Wasser. Es gibt noch ein paar Sachen, wo es sinnvoll ist, was dazu zu tun. Aber das Prinzip ist Wasser, Wärme. So, also ich wärme das an. Und was passiert? Das Blut kommt wieder zurück, dahin, wo es hergekommen ist. Und die Organe, die bis dahin belastet waren, sind innerhalb von Minuten entlastet. Und ich sage euch, ich habe das mehr als einmal gesehen, dass innerhalb von Minuten Beschwerdefreiheit da gewesen ist. Innerhalb von Minuten. Wenn ich eine Tablette schlucke, die braucht mindestens eine halbe Stunde, bis die ankommt. Das braucht keine halbe Stunde. Das habe ich ruckzuck erledigt. So, damit sind wir schon ein ganzes Stück weit gekommen. Schauen wir uns ein paar Krankheitsbilder an. Also, ich habe euch ja schon gesagt, damals von den Bergen runter durch das Kneippbad ging es mit der Bronchitis los, gell? Und ich habe chronische Bronchitis und ich hatte dann eine Zeit lang, auch jetzt noch nicht so lange her, wo ich zur chronischen Bronchitis da und auch noch eine Nebenhöhlenentzündung bekommen habe. Das heißt, die hatte ich schon lange, nur habe ich nicht gewusst. Und dann wird man langsam schlauer, dann merkt man auch, dass man noch was hat, gell? Dann habe ich einfach eins gemacht. Ich habe mir erlaubt, noch jemand mit ins Bett zu nehmen, nämlich eine Wärmflasche. Jeden Abend eine ganz einfache, primitive Wärmflasche. Meine Füße drauf und ansonsten tagüber entsprechende Schuhwerk und eine lange Unterhose. Und ab da, die Husterei weg, die Schleimerei weg, die empfindlichen Bronchien, die sind mir geblieben, das ist mein Erbgut. Das werde ich sorgfältig hüten. Aber die Probleme, die da draus kommen, die sind alle auf einen minimalen Level gefahren. Wirklich auf einen minimalen Level. Sowohl von hier wie von da. Ist Folgendes passiert, kommt die Teenie zu mir und sagt, Papi, mein Ohr tut weh. Kennt ihr das? Dann kommen die in der Früh damit? Nee, die kommen am Abend. Wenn du denkst, so, jetzt wenn die Kinder im Bett sind, dann kommt die Teenie daher und sagt, Papi, mein Ohr. Schau mal rein. Ja, gut, ich denke mir, es ist gut, dass du es gleich sagst. Das ist lieber, als wenn mitten in der Nacht raus musst. Ich schaue ins Ohr rein, tatsächlich entzündet. Haben wir gebetet? Und oft ist es interessant, bei den Kindern genügt oft ein Gebet, dann stehen die auf und gehen. Die fragen nach gar nichts mehr. Dann bin ich auch zufrieden damit. Aber da wollte sie was machen, habe ich gesagt, komm, ich mache dir dieses Fußbad an. Nee, ich mache ein Sitzbad. Gut, machst ein Sitzbad. Sie macht, die kennen das so wie Tabletten essen, wie unsere Kinder. Die schlucken also ein Sitzbad um das andere. Das spült die Haare gut durch, ja. Und dann hat sie sich ins Bett gelegt, dachte ich mir, naja, für die Nacht kannst du ja was gefasst machen, weil am Abend kommt die Entzündung, gell? Am Abend kommen die Schmerzen, da schaltet das vegetative Nervensystem um, am Abend kommt Fieber, ihr kennt das, gell? Wenn es so 5 Uhr wird, dann geht die Gaudi los. Und dann bis Mitternacht, 12 Uhr, 1 Uhr, und dann plötzlich wird es leichter, dann geht es wieder weg. Und genau in die Phase, wo man eigentlich denkt, Mensch, jetzt könntest du dich hinlegen, da kommt das rein. Die hat sich ins Bett gelegt und ich habe also mich in meinem Schlaf darauf einprogrammiert, dass du aufstehen musst, und ich war in der Früh entsetzt, dass ich nicht aufgestanden war. Dachte, ich muss mal nachgucken gehen, ja? Und dann hat die wunderbar geschlafen, dann schaue ich ihr ins Ohr rein, da war nichts mehr. Nichts mehr. Ein einziges Sitzbad. Am nächsten Tag kam der Markus an, der Papi, mein Ohr, auch so am Nachmittag, der hat sein Sitzbad gemacht, dachte mir, na, mal sehen, wie das wird bei dem. Der hat geschlafen, nächsten Tag in der Früh schaue ich ins Ohr rein, nichts mehr. Das war eine Mittelohrentzündung. Wo ist das Blut? Da, wo die Entzündung ist. Du holst das Blut raus, und was passiert, wenn ich das Blut raushole? Es muss irgendwas abschwellen, ne? Die Schleimhäute natürlich, da wo das Blut sitzt. Und in dem Moment, wo die Schleimhäute abschwellen, dann geht die Luft vom Nasenraum wieder zum Ohr, das Ohr wird wieder belüftet und die Entzündung ist schlagartig weg. Bei den Nebenhöhlen ja auch. Die Nebenhöhlen, wenn total zu sind und vereitert sind und das Zeug nicht rauslaufen kann, bis es einen ins Gehirn übergeht. Was verschreibt der Arzt? Tropfen, die Schleimhäute abschwellen. Nur, der Haken ist da, dass wenn man das 14 Tage anwendet oder länger anwenden muss, dann ist man abhängig davon. Ja? Dann hat man den Privinismus. Wenn man dann die Tropfen absetzt, dann schwillt es erst richtig an. Und dann hängst du am Angelhaken und darfst schauen, wie du davon wieder wegkommst. Die wenigsten schaffen das, wieder wegzukommen davon. Ja? Aber wenn ich mich dann ins Sitzbad setze und die Temperatur langsam steigere, die Gefäße weit mache und das Blut verschwindet in den Beinen, dann schwellen meine Schleimhäute auch ab. Und davon werde ich nicht abhängig. Darf ich es erzählen? Ich hatte mich gerade beschäftigt mit der Sache, da hat schon jemand drauf gewartet. Kommt ein Anruf aus der Schweiz, der Egon war dran und sagt, Klaus, der Madeleine geht's ganz dreckig. Die hat ganz schwer mit den Nebenhöhlen, ist total vereitert. Die hat schon wochenlang, glaube ich, Monate nicht mehr richtig, das Essen nicht mehr geschmeckt. Monate auch schon. Das heißt, wir schmecken ja nur süß, salzig, bitter, sauer. Gell? Den Rest riechen wir. Wenn euch was nicht schmeckt, braucht ihr nur die Nase zu halten, dann schluckt es runter, dann merkt ihr nichts davon. Ja, das ist Tatsache. So kann man das machen. Aber wenn die dauernd zu ist und das beste Essen nach nichts schmeckt, dann vergeht er die Lust am Essen. Dazu kam natürlich noch, dass das richtig geeitert hat und dass, weil Madeleine auch eine Neigung zum Asthma mit hat, also allergisch ist, war ein Asthmaanfall da gewesen, das ein echter Notfall gewesen ist. Ich habe sie japsen gehört im Hintergrund und ihr gesagt, was soll ich machen? Und ich dachte, lieber Gott, ein Notfall. Normalerweise müsste ich jetzt gehen und müsst ihr eine gescheite Kortisonspritze machen. Das hat ihr aber der Hausarzt schon angeboten. Sie hat gesagt, lieber sterbe ich, als das zu nehmen. Und diese Alternative ist auch nicht weit beim Asthmaanfall weg. Ja? Ich habe einen Asthmaanfall erlebt. Diese Frau, die wurde sofort ins Krankenhaus und wurde mit einer Narkose versucht, die Bronchien beizukriegen. Die Bronchien waren so zu, auch mit Narkose war das nicht zu schaffen. Die Frau ist unter allen Möglichkeiten, die die moderne Medizin heute hatte, gestorben. Junge Frau. Also ein Asthma-Status ist ein echter Notfall. Naja, und dann habe ich natürlich kalte Füße gekriegt. Joachim, danke für den Tipp mit den kalten Füßen. Da habe ich kalte Füße gekriegt und dachte, lieber Gott, was sollst du jetzt machen? Und dann fiel mir ein, könntest du mal den Egon fragen, ob die Madeleine warme Füße hat? Sagte mir, hat die nie. Sag ich, geh und taste nochmal, fühl nochmal. Sagt er, die ist kalt bis oben hin, die ganzen Beine kalt. Sag ich, okay, häng den Hörer ein und mach hier ein Sitzbad, fang warm an und dann steigere immer heißer, immer heißer, immer heißer. Und es hat ungefähr 10 Minuten gedauert, da war der Egon wieder am Telefon und gedacht, jetzt ist sie gestorben. Naja, da rutscht man, wenn der Hörer einhängt, da seht ihr nicht, wie man dann auf den Knien rutscht, wenn man denkt, Menschenkind, wenn jetzt was passiert, dann kannst du dich gleich mit hinter Gittern konservieren lassen für die nächste Zeit. Das ist kein Vergnügen. Ja? Aber der Egon hat angerufen und gesagt, das ist alles weg. Der Anfall ist weg. Die ist vollkommen frei. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso? Ja, ganz einfach. Die Beine waren kalt bis oben hin. Das Blut, was in die Beine sollte, und wie viel Blut hat Gott für die Beine vorgesehen? Viel Blut. Das war alles in den Organen. Wo? Bei ihr hier oben und da. Und da war ihre Schwäche, weil sie allergisch ist. Obendrein noch Und als das Blut, was dort zu viel war, dahin kam, wo es eigentlich hingehört hätte, als Ordnung geschaffen wurde im Körper, dann kam sofort die Entlastung. Und soweit ich das dann weiß, hast du danach auch keine Asthmaanfälle mehr gehabt, ja? Oder höchstens noch mal sporadisch ganz leichtere, oder? Ja, ja. Da musst du noch mehr getan haben. Ja. Ja. Also ich habe dann Madeleine und Egon auch eingeladen, zu uns zu kommen. Dann haben wir geschaut, was ist alles zu machen, um die Beine warm zu halten. Und als ich dann auch bei euch war, habe ich den schönen Kachelofen gesehen und hatte den Auftrag gekriegt, jeden Tag eine Stunde auf dem Kachelofen zu sitzen, mit dem Rücken an die Wand. Und das reicht gerade so aus, dass die Füße am Kachelofen sind. Das ist herrlich. Und es hat dann auch nicht lange gedauert, 3 Wochen. Dann waren die Nebenhöhlen frei, es kam kein Eiter mehr, sondern nur noch ganz klares Sekret. Das Essen hat wieder geschmeckt und so weiter. Ohne, wie lange hat das gedauert? Ein paar Monate. Aber das kam dann auch. Ja. Ich dachte, das wäre auch, du hast mir ziemlich bald gesagt, dass du auch wieder anfängst zu riechen. Mhm, okay. Aber der Eiter war dann relativ schnell weg. Okay. Und das war nur in diesem einfachen Prinzip. Und das, was ich möchte, ist, dass er dieses einfache Prinzip versteht. Damit könnt ihr bei 100 Krankheiten, und ich sage trotzdem bei hunderten Krankheiten, bei hunderten Krankheiten habt ihr Zugriff. Es muss nicht immer gleich so effektiv sein, aber ihr werdet bei allen entzündlichen Sachen feststellen, es ist eine Riesenerleichterung. Als ich die Tage jetzt diese Hirnreizung hatte, was meint ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich ins Bad gesetzt. Und das lange und mit wachsendem Vergnügen. Es hat mir die Beschwerden nicht sofort weggenommen, aber sofort erleichtert. Sofort. Im Laufe der Zeit habe ich dann auch den Mut gekriegt, bei mir ein Schild draußen hinzuhängen. Ich hatte lange gekämpft darum, weil ich, das ist so ganz klein gewachsen, erstmal war nur ein Raum da und ich wollte niemandem sagen, dass ich da arbeite. Ich hatte so Angst, wieder ins alte Fahrwasser zu kommen. Dann habe ich also eine Nachbarin kennengelernt, habe gesehen, das sind Riesenprobleme. Ich habe euch das schon mal erzählt mit diesem Vollmondgesicht. Und daraufhin habe ich wieder angefangen zu arbeiten, weil die hat dann gefragt, wo soll ich denn hingehen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich helfe Ihnen, aber verraten Sie niemand was, gell? Das ist immer das Beste, wenn man haben will, dass das alle wissen, muss man sagen, ja, nichts weiter sagen, gell? Und da muss man nur fragen, von wem hast du das erfahren? Da weiß man genau, wie das gelaufen ist. Das ist interessant, das ist eine Wissenschaft für sich. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die Leute kommen, obwohl ich mich daran verstecke. Und dann suchen die Straßen, wo der Doktor denn seine Praxis hat und es ist nichts zu finden. Dann haben wir gedacht, ja, irgendwann muss man auch den Mut haben, den Scheffel auf den Leuchter zu stellen und nicht, den Leuchter auf den Scheffel zu stellen und nicht unter den Scheffel. Dann haben mich endlich entschlossen, ein Schild draußen hinzuhängen. Und dann ist auch eine Nachbarin aufmerksam geworden, der ihr Kind ist so schwer allergisch, dass es also auf x Sachen sofort einen anaphylaktischen Schock kriegt. Das heißt, sofort machen alle Gefäße total auf und das ganze Blut versickert irgendwo und kommt nichts mehr zum Herzen, nichts mehr zum Gehirn. Das heißt, wenn das passiert, dann ist jede Hilfe praktisch zu spät. Und als das entdeckt wurde, war das Kind gerade im Krankenhaus und konnte sofort reagiert werden drauf. Und jetzt war natürlich das Problem, das Kind ist chronisch krank, hat dauernd Mittelohrentzündungen und hat also nur eins vertragen, Antibiotika, und das kriegt es jetzt schon seit Wochen. Und dann ist die Frau eben aufmerksam geworden drauf und hat gefragt, ob sie auch mal kommen könnte. Und naja, sage ich, wenn Sie wollen, können Sie schon kommen. Wenn Sie so behandelt werden, wie ich das möchte, ich möchte also Ihnen keine Medikamente auf den Kopf hauen, sondern ich möchte Ihnen zeigen, was Sie zu tun haben. Und ich sage meinen Patienten, wenn Sie nicht mindestens eine oder je nachdem, wie der Fall ist, 2 oder 3 Stunden mitbringen, brauchen Sie gar nicht kommen, fange ich überhaupt nicht an. Die Leute sind überrascht, weil der Doktor sagt Ihnen höchstens, wenn es zu lang dauert, brauchen Sie gar nicht kommen. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie nicht die nötige Zeit mitbringen, brauchen Sie nicht kommen. Dann haben wir uns hingesetzt, dann habe ich ihr das erklärt, habe ihr gezeigt, wie das zusammenhängt mit den Füßen. Die waren sehr interessiert, der Mann war auch mit dabei. Und das Schöne war, das Gute war, dass das Kind allergisch ist, dass ich sagen konnte, also ich möchte Ihnen überhaupt nichts an Mitteln empfehlen, weil das Kind, das habe ich natürlich nicht gesagt, glücklicherweise allergisch ist. Das heißt, damit waren die auch gar nicht versucht, was haben zu wollen. Manche wollen absolut was haben, ja. Und dann habe ich gesagt, das Einzige, was ich Ihnen jetzt empfehlen würde, ist, dass Sie dem Kind jeden Tag mindestens einmal ein aufsteigendes Sitzbad machen. Und wenn Sie wollen und das Kind mag, mitmacht, von mir aus auch 3-mal täglich. 3-mal täglich eine aufs Rezept, fertig. Naja, sind dann gegangen und waren sehr angetan über die Aufklärung, aber das Worte sind ja interessant, aber ob es hilft, ist noch eine andere Sache. Eine Woche später trifft sie mich und sagt sie, Herr Dr. Gläser, Sie werden viele Patienten haben. Dachte ich mir, ja, habe ich sowieso nicht unbedingt nötig. Sagt sie, ich habe das überall rum erzählt. Die hat das Antibiotikum, ich habe gesagt, sie soll das Antibiotikum weglassen. Sie hat das Antibiotikum weggelassen und hat diese Sitzbäder gemacht. Und sie sagt, das ist sofort so viel besser geworden, dass sie vollkommen überrascht war darüber. Das einfache Prinzip ist das, mit Gott zusammenzuarbeiten. Ja? Im Blut ist das Leben. Aber das Leben will gut verteilt sein. Ja? Wenn sich das Leben irgendwo staut, dann bringt es um. Das Leben ist ein Kreislauf. Und nicht ein Pool, in dem man dauernd reintropft und reintropft und es läuft nicht weiter. Dann macht das krank. Und das ist auch der Punkt bei der Gemeinde. Wenn in eine Gemeinde nur Leben hineinfließt und es fließt nicht hinaus, dann stirbt diese Gemeinde. Und wenn das Blut in ein Organ hineingepfercht wird, bis es schon fast platzt vor lauter Blut, dann geht der ganze Leib kaputt. Das Blut muss zirkulieren. Und das ist das, wie wir mit Gott zusammenarbeiten können. Wir müssen den Segenstrom, den er gegeben hat, so intakt halten, dass das Leben, das da drin liegt, auch wirken kann. Wir müssen den Ast am Astring abschneiden, wo die Heilkraft verborgen liegt. Ja? So viel dazu. Ich könnte euch noch eine Story erzähle ich euch noch. Und das war, die Tini, die hatte eines Abends Bauchschmerzen, das war zum Verrücktwerden. Die hat gewinselt, die hat sich rumgeschlagen und das war nicht ein zorniges Rumschlagen, dass wenn das im Bauch sticht, ihr wisst, wie Bauchkrämpfe sind, wie Messer da drin. Die hat rumgetobt, die war nicht zu bändigen. Und dann mach mal eine Wärmflasche unter die Füße. So schnell kannst du gar nicht nach mit deiner Wärmflasche, wo die Füße da sind. Dachte ich mir, das ist alles ganz schön und gut, aber irgendwie ist es nicht praktikabel. Und dann fiel mir ein, ich habe ja noch einen Heizlüfter, mit dem kann man das etwas einfacher machen. Da brauche ich nicht dauernd hinterhergehen, sondern ich brauche nur den ganz leicht bewegen und den Luftstrahl immer hin zentrieren. Und wenn ich weit genug weggehe, ist der Luftstrom eh relativ breit. Dann habe ich also, die Gysi hat sie auf den Arm genommen und die hat rumgeschlagen und ich habe also mit dem Heizlüfter da gestanden und habe immer schön mitgemacht. Und das hat nicht lange gedauert, das war keine Minute. Dann fing die an, ihre Ausschläge kleiner werden zu lassen und die mehr in dem Bereich zu lassen, wo es warm war. Und dann, schweig, sei still. Ja, gehorcht, gell? Und dann hat sie plötzlich die Beine hingestreckt und wurde ruhig und hat entspannt und ist eingeschlafen. Ich habe am Bauch überhaupt nichts gemacht. Ich habe nur die Füße warm gehalten. Ja? Ich habe nur die Füße warm gemacht. Mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Das war in dem Fall ein Heizlüfter. Und das war wirklich, das war eine Minutensache. Das Bauch war weg. Dann fielen mir wieder die Sprüche von meinem Vater an. Kinder, zieht euch warm an. Die Kälte greift den Darm an. Und das merkt euch gut. Bis zur nächsten Stunde.